Wenn ich mir das ausmale, was mir alles bringt, schätze, dass es so viel nicht Piraten gibt. Du bist nicht die Letzte in der Insel, die vergeht. Da brauch ich nicht eine Karte, wo du lebst. Es ist ein Schatz verborgen. Es ist ein Schatz, den es gibt. Den muss man sich nur besorgen. Und den hat man dann. Auf See. Piraten auf See. Wir haben nicht den Schatz zu verbergen. Wir streben nach dem See. Wellen streichen durch das Kasernenwasser. Und es steht so schön. Schweigen im Walde, das letzte der Westwind schreit wieder, wieder ist alles, was geht. Scheint nicht so zu gehen, wie es alles ist. Man schreit nach Hunger, man schreit nach Dissidenz. Man sieht immer alles, wie es geht, und es ist alles, was versteht. Geblieben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wo ist die Pfeife nur? Was hast du letzte Nacht getrieben? Drei, vier, fünf und sechs, sieben. funny, but sad. Coming out, six out, six in, and enough, and I'm in the count, it's out. One, S one, S one, S one, S one, S one. Hey, that's a fun song. Say what you want, it's a young man, I come to town. What's up? What's up? What's up? Hey, singing here, singing here. What's singing? It's 2, 3, 4. What's I want? Hey man, what's I want? The time is up. What's a cup? What's a cup? What's a an Tagen wie diesen, da steht man ganz still, weil man das letzte Ticken der Uhr hören will. An Tagen wie diesen, da riecht es nach Gas. Und die Menschen sind leise, fahrig und blass. An Tagen wie diesen ertrinken die Lauben voller graubrauner Wogen und Spatzen und Tauben. An Tagen wie diesen lässt du mich allein, das werde ich dir nie verzeihen. Nie verzeihen. Einen Satz hat er sicher noch vergessen. Doch mehr als einen Satz hat er sicher nie gesagt. Das angesichts der Verwirrung um uns her mehr als einen Satz zu beschreiben wäre. Der Abend ist gelaufen, das Licht im Saal wird ausgemacht. Die Zuschauer haben gelacht. feminine mind on the city. Oh.

wir uns in den Unsinn rein. Yeah. Yes.